zwei Rotgardisten, die einander die Treue geschworen. Da waren zwei Rotgardisten, die einander die Treue geschworen. Da kam eine feindliche Kugel, die durchbohrte dem einen das Herz. Für die Eltern, da war es ein Scherz. Für die Eltern, da war es ein Kummer, für die Schuppo, da war es ein Scherz. Ihr Herren, wir schwören euch Rache, wir vergossen des Arbeiterblut. Es kommen die Zeiten der Rache, dann bezahlt ihr's mit eigenem Blut.